Das brasilianische Komitee für Solidarität mit der DVJK brachte am 26. April auf seiner Homepage ein Foto von den Verdiensten des Marschalls Kim Jong-un bei der Führung der Sungun-Revolution und einen Beitrag mit dem Titel »Das Recht auf nuklearen Präventivschlag ist kein Monopol der USA«.